Thank you. Fixi, Fixi, ja! Ja, nicht lachen hier. So ist das. Das heißt, so ist der Interpret, heißt Paxi, mit X geschrieben, und der Titel heißt Fixi. Ja, bitte, was ihr wieder alle denkt hier. Die Tracks verwickst zwischen aus Six, live auf Such a Life aus der Dance Factory in Dresden. Ich bin immer noch Paddy und unseren lieben netten Kollegen aus der Hörerschaft hier, aus der Party-Crowd, den Franz, den haben wir jetzt mal wieder rausgeschickt. Ja, der kleine Franz ist verloren gegangen. Er wollte gerne abgeholt werden hier im Studio von seinen Kollegen. Die hat er irgendwie ein bisschen verloren gehabt. Und auf einmal sind sie vorbeigelaufen am Studiofenster und dann ist er wieder rausgestürzt. Gott, er ist unterwegs, wir haben gesagt, kommt später nochmal wieder. Hoffentlich gibt er dann auch nochmal einen aus. Nicht, dass wir jetzt hier trinken würden. Nein, nein. Nur Kaffee, Cola, Tee und so. Lauter alkoholfreie Sachen. Ganz bestimmt. Die Tracks von X-Mission aus 6. Live bei Sunshine Live aus der Dance Factory in Dresden. Noch bis 5 Uhr und dann geht's natürlich auch kräftig weiter mit der Mixmission. Zum Beispiel mit Agoria und Sharon Jay und ein ganz besonderer Tag heute mit am Start. Heiko und Maiko, Tom Novi und Tubenberger und auch viele andere mehr während dieser wunderbaren Mixmission. Das Ganze noch bis 2. Januar. Und hier aus der Dance Factory in Dresden noch bis 5 Uhr. It, snare it, blast it, kick it. Want some pussy, never lick it. Push it, screw it, suck it, squeeze it, do it, dare it, wanna lick it. Like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop it, and drop it, like it, drop

Mixmission 06 live aus der Dance Factory in Dresden mit Musik der Lokalmatadoren aus Dresden, Admirals. Scheiße sexy, habe ich mir sagen lassen, heißt die Nummer. Nicht schlecht bei Lieber Shiva. Genauso wie die Tracks von Mixmission 06. Hier geht kräftig die Party, Dance Factory in Dresden. Heute brennt hier aber wirklich die Hütte, mein lieber Shiva. Und wenn dann noch Musik von den Lokalmatadoren kommt, dann sage ich euch, habe ich irgendwie das Gefühl, die greifen alle nach der Spiegelkugel. Nein, sie reißen einfach die Arme in die Höhe und feiern! Ja, feiert mit Tracks on Mixmission 06 bei Sunshine Live. Live noch bis 5 Uhr aus Dresden. mind. We come for you, have a good time. We want you on your waistline. We want you shake your behind. I'm in a dancing mood, y'all, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, y'all. Gonna make you sweat tonight, y'all. We gonna make you wet tonight, y'all. We gonna make you feel alright. I came to rock at this party, cause I can make you feel. Bob Sinclair, Big Alley, New York City. We'll be right back.